Die Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas begannen am 13. März, trotz der heftigen Proteste der Öffentlichkeit im In- und Ausland, in ganz Südkorea, mit der gemeinsamen Militärübung für den Überfall auf die DVRK Kirisulf. Dafür werden die beispiellos umfangreichen Streitkräfte, einschließlich der US-Truppen in Südkorea und Ausland, der südkoreanischen Armee und der Armee der Satellitenstaaten, die an der gemeinsamen Militärübung Adler, die am 1. März begonnen hatte, beteiligt waren, die Kriegsflotte um die Atomflugzeugträger Carl Vinson und Ronald Reagan, die strategischen Atombomber, die Stealth-Kampfflugzeuge und weitere strategische Atomvermögen und mörderische Operationsausrüstungen der USA eingesetzt. Die USA und ihre südkoreanische Marionettenarmee reden offen, dass sie bei diesmaliger gemeinsamen Übung die 4D-Operation für den Präventivangriff wie den präzisen Schlag auf die wichtigen Anlagen der DVRK weiter konkretisieren und zugleich die Übung unter der Annahme der Stationierung von Kriegsmonster SAT durchführen werden. An diesem Tag besuchten der Kommandeur der US-Truppen in Südkorea und der Chef des südkoreanischen Gesamthauptstabes, den Atomflugzeugträger Carl Vinson, der für die gemeinsame Militärübung Adler eingesetzt ist, redeten von der schweren Bestrafung der Provokation Nordkoreas und trieben damit Kriegshetze.